SWR 2 Radioart Hörspiel. Für den seinem Hörspiel zugrunde liegenden Text erhielt Ulrich Plenzdorf im Jahre 1978 den Ingeborg-Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt. In einer Sprache aus Berliner Slang, Subkultur und Popjargon lässt Plenzdorf einen Jungen, dessen Mutter in den Westen gegangen ist, sodass er nunmehr allein der repressiven Erziehung seines gesellschaftlich gut funktionierenden Vaters ausgesetzt ist, darüber nachdenken, wie er sich seinen Wunsch, Mick und die Stones zu sehen, erfüllen kann. Die Stones sollen, so lautet ein Gerücht, in der Nähe der Mauer spielen. Die naiven, gestammelten Hoffnungen des heimatlos gewordenen Jungen werden der autoritären Sprache des Vaters und der abgeschliffenen Sprache des Radioreporters entgegengesetzt, der enthusiastisch von den Feierlichkeiten des 20. Jahrestages der DDR berichtet. Kein Runter, kein Fern. Ein Hörspiel von Ulrich Plenzdorf. Sie sagen, dass es nicht stimmt, dass Mick kommt und die Stones. Rocco. Aber ich weiß, dass es stimmt. Rocco Repocco. Ich hab Mick geschrieben und er kommt. Rocco Repocco Pipor. Ich könnte allen sagen, dass Mick kommt, weil ich ihm geschrieben hab. Aber ich mach's nicht. Ich sag's keinem, ich geh hin. Ich kenn die Stelle. Und kommt ganz dicht ran an die Mauer. Und drüben ist das Springerhaus. Wenn man nah rangeht, springt es über die Mauer. Springerhaus, Ringerhaus, Fingerhaus, Singerhaus. Mick hat sich die Stelle gut ausgesucht. Wenn er da auf dem Dach steht, kann ihn ganz Berlin sehen und die anderen, John und Bill und die, und hören mit ihrer Anlage. Die werden sich ärgern. Aber es ist ihre Schuld, wenn sie Mick nicht rüberlassen. Ich hab ihm geschrieben, aber sie haben ihn nicht rübergelassen. Aber Mick kommt trotzdem so nah ran, wie es geht. Auf Mick ist Verlass. Sie sagen, die drüben sind unser Feind. Wer so singt, kann doch nicht unser Feind sein. Wie John und Bill und Mick und die... Aber Mick ist doch der Stärkste. I can get no satisfaction. Ich geh hin. Da, darauf kann sich Mick verlassen. Ich geh hin. Fred muss in der Kaserne bleiben und der hat Dienst. Ich sehe mir die Parade an. Und dann Zapfenstreich. Und dann das Feuerwerk. Und dann Mick. Parade ist immer Schau. Die ganzen Panzer und das. Ich sehe mir die Parade an. Dann Zapfenstreich. Kein runter. Dann Feuerwerk. Kein runter. Dann Mick. Kein runter. Arschkackpiss. Ich habe Schlewski-Straße vorne raus. Zapfenstreich. Stratzenweich. Samaritergrün. Frankfurter Rot. Strausberger Blau. Schlewski-Grau. Vorne raus. Strapfenzeich. Mit klingendem Spiel und festem Tritt an der Spitze der junge Major mit seinem Stab. Der junge Haupttambourmajor Fritz Scholz, der unter der Haupttribüne den Takt angegeben hat mit sein offenes Symp. Warte mal. Symp. Gesicht. Und seinen Durchschnitt von 1,3. Einer der besten. Er wird an Leuners Computern für den friedlichen, sozialistischen deutschen Staat arbeiten. Denn er hat ein festes Ziel vor den Augen. Dann Feuerwerk. Dann Mick. Ich weiß, wo die Stelle ist. U-Bahn bis Spittelmarkt, ich fahre bis Alex, dann Linie A, Kloster Grau, Merkmus, weiß, Spittelmarkt, vorne raus. Springerhaus. Mick und John und Bill und die auf dem Dach. I can get no satisfaction. Rocco Repocco Pipoa. Schweigen. Sonne. Rote Fahnen. Die Glockenschläge der neunten Stunde klingen über der breiten Straße auf. Und da,